111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich habe gestern Nacht in der Hektik gesagt, heute Nacht gibt es bei uns wieder eine offene Sendung. Dem ist nicht so. Wir haben natürlich wie immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Themensendung und unser Thema heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Habt ihr in eurem Leben mal etwas angestellt, etwas getan, was so gravierend, so dramatisch ist, dass ihr sagt, eigentlich kann ich das nie wieder gut machen bis an mein Lebensende? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich ganz einfach an, kostenfrei unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Nicole, und Nicole ist 18 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Hallo Nicole. Was kannst du denn nie wieder gut machen? Also meine Schwester hatte vor ungefähr 10 Jahren einen Straßenbahnunfall gehabt und an dem bin ich eigentlich dran schuld. Wie alt war deine Schwester, ne? Die war 5. 5 und du warst 8 Jahre? Ja. Mhm. Beschreib den Unfall mal, wie ist es dazu gekommen? Also wir wollten in der Kaufhalle gehen und ich habe die Bahn nicht gesehen, die gekommen ist und habe dann zu ihr gesagt, los komm, lass uns rübergehen. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich dann aber die Bahn bemerkt und die hat dann auch geklingelt. Und da habe ich ihr noch zugerufen, sie soll stehen bleiben oder zurückkommen, doch weitergehen. Und da in dem Moment hat die Bahn sie aber dann auch schon mitgeschliffen. Mhm. Und da lag sie dann halt unter der Bahn. Und das habe ich aber nicht gesehen. Also ich habe dann immer geguckt, wo sie ist und hoffentlich steht sie auf der anderen Straßenseite. Und ja, da ist dann so eine ältere Frau nach ein paar Minuten ausgestiegen, guckt, was los ist, weil die Bahn nicht weitergefahren ist. Und dann stieg sie wieder ein, kam nach einer Minute oder so wieder raus und ich stand da und wusste nicht, was ich machen sollte. Und sie sagte dann zu mir, was ist denn los? Und ich habe dann zu ihr gesagt, meine Schwester, ich weiß nicht, wo die ist. Und da sagte sie, ist deine Mutti zu Hause? Ich sage, ja, die ist mit meiner Schwester beschäftigt, also meine dritte Schwester, meine zweite, ich habe 3. Und dann sagte sie, na dann lauf nach Hause und hol sie. Und da bin ich dann nach Hause und da war meine Schwester an der Sprechanlage und sie sagte, was ist denn los? Ich sage, hol mal schnell Mutti. Und da war sie dann dran und ich sage, muss mal dann schnell runterkommen, es ist was mit Caro und der Straßenbahn. Und dann seid ihr gemeinsam wieder zur Unfallstelle gegangen? Ja, und was? Auf dem Weg dahin hat sie dann noch zu mir gesagt, was soll man nur mit dir machen? Und wir standen dann da und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mhm. Und die haben alle geguckt. Was ist denn jetzt passiert mit deiner Schwester? Also, die lag unter der Bahn. Ihr wurde das untere Bein, also die Warte sozusagen abgefahren. Die hat jetzt eine Beinprothese. Und also, die muss ihr Leben lang mit der Beinprothese rumlaufen. Mhm. Hat sie sonst noch körperliche Schäden davon getragen, zusätzlich zu der Beinprothese? Also nein, dass sie das Bein verloren hat? Das nicht, das ist nur die Beinprothese. Ja. Und deswegen, also ich bin eigentlich auch ziemlich stolz auf meine Schwester, weil sie nimmt das eigentlich nicht so ernst. Also das ist für sie nicht so tragisch, weil sie war noch so klein und. Ja, sie war 5 Jahre alt und ist quasi damit aufgewachsen jetzt. Und redet ihr über diesen Unfall? Also am Anfang, also nachdem das passiert ist, lag sie 2-3 Monate im Krankenhaus. Mhm. Und meine Eltern, die waren halt auch jeden Tag im Krankenhaus gewesen. Und nach der Schule mussten wir dann halt immer zu unserer Nachbarin rüber, weil sie dachten vielleicht irgendwie, dass ich mir was antue oder so. Ja, ich meine, so wie heute, nachdem ihr älter seid, redet ihr darüber? Also eigentlich nicht mehr. Mhm. Wenn sie zum Beispiel badet oder duscht oder wie auch immer oder ihr... Es ist was entzündet, weil das kommt ja ab und zu mal vor, wie zum Beispiel, wenn man pickelt sich oder so, dann habe ich da keinen Ekel davor, das anzufangen. Aber sie macht dir keinerlei Vorwürfe? Nee, sie eigentlich nicht. Wer denn, deine Eltern? Also ich habe das damals so empfunden, dass meine Eltern und der Arbeit, bei dem ich da noch mit war, also sie haben das nie gesagt, aber ich empfinde das so. Hast du denn heute oder vielleicht einige Jahre später, oder zumindest jetzt, als du, nachdem du halt erwachsen bist, mit deinen Eltern über diese Schuldgefühle auch mal gesprochen? Nee, nie. Na, nie. Ich könnte fast schwören, Nicole, dass deine Eltern, auch wenn dir das damals zuvor gekommen ist, dass sie dir nicht die Schuld gegeben haben. Du warst ja auch noch ein Kind, du warst ja nur 8 Jahre alt. So etwas passiert Erwachsenen, dass man irgendwie sagt, geh, und dann man übersieht etwas und es passiert ein ganz schreckliches Unglück. Und ein Kind kann doch da keine so große Verantwortung tragen und keine Schuld tragen. Das ist schlimm und ganz, ganz dramatisch, was da passiert ist. Aber du warst doch selbst ein Kind noch. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mit deinen Eltern mal drüber sprechen würdest. Vielleicht würde es dir auch gut tun. Ja, ich weiß nicht, weil ich habe zu meiner Mutter eigentlich ein gutes Verhältnis. Aber umso einfacher. Ja, aber das Thema, das kann ich nicht ansprechen. Ich weiß nicht, das geht nicht. Kannst du es wegen dir nicht ansprechen oder wegen deiner Mutter nicht ansprechen? Ich kann das nicht ansprechen, weil ich immer Angst habe davor, wie sie reagiert, weil ich in dem Sinne, ich kenne meine Mutter eigentlich ganz gut, aber ich weiß in dem Sinne nicht, wie sie reagieren würde. Mhm. Aber Nicole, ich kenne deine Mutter nicht. Ich kenne jetzt nur den Sachverhalt, wie du ihn mir gerade geschildert hast. Ich sag's nochmal, ich könnte fast schwören, dass deine Mutter nicht dir die Schuld an diesem Unglück gibt. Und schon gar nicht jetzt im Nachhinein. Vielleicht damals im ersten Moment, dass man da gesagt hat, mein Gott, warum hast du denn nicht aufgepasst? Aber nachdem man dann zur Besinnung gekommen war, wird man natürlich eingesehen haben, dass du auch ein Kind warst und das hättest gar nicht großartig verhindern können. Nicht verhindern können. Ich würde an der Stelle diesen Schritt wagen. Weil ich glaube, dass es dir gut tut, auch mit der Mutter da oder mit den Eltern mal ganz offen drüber zu reden. Na, ich kann versuchen, aber... Mhm. Versuch es doch mal. Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Ich glaube, dass sie positiv, in deinem Sinne positiv reagieren wird, Nicole. Ja, gut. Also ich meine, das wissen eigentlich so gut wie fast alle Leute in meinem Bekanntenkreis. Mhm. Und die sagen eigentlich alle dasselbe, aber ich traue mich das nicht. Ich hab da du musst Angst, natürlich erst, du musst irgendwann den ersten Schritt tun, so wie du den Schritt auch getan hast, hier anzurufen und für so viele Menschen das zu erzählen. Und ich, auch da garantiere ich dir, wenn wir jetzt eine Blitzumfrage machen würden, dass 99% der Leute sagen würden, nein, die Nicole hat natürlich keine Schuld, sie war selbst ein Kind. Versuch das mal mit der Mutter. Lass dir mal noch ein bisschen Zeit, lass es mal nachwirken und sprich sie mal drauf an, in einer guten Situation, wenn ihr beiden alleine seid. Hm. Hm? Alles ja. Gute. Dankeschön. Tschüss, Nicole. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, das kann ich nie wieder gut machen. Gibt es Vorkommnisse in eurem Leben, die ihr verschuldet habt, von denen ihr heute im Nachhinein sagt, mein Gott, wie konnte ich das nur tun? Ich trage Schuld, ich trage vielleicht große Schuld und wie auch immer ich mich anstrenge, ich werde das nie bis an mein Lebensende wieder gut machen können. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Marcel ist jetzt dran und Marcel ist 18 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Marcel. Was ist geschehen? Und zwar war ich, ja, wie alt war ich da? Da war ich 16 Jahre alt. Mhm. Und meine Freundin und ich hatten mal so die Idee gehabt, so in den Wald zu gehen und mit Gottschalk rumzuspielen. Mhm. Und du weißt, was Gottschalk sind? Das sind diese Pistolen, ne? Ja, wo man mit Farbkugeln rumschießen kann. Mhm. Ja, haben wir auch gemacht. Wir sind dann in den Wald gegangen, mit 10 Leuten ungefähr. Und haben da halt gut rumgespielt und so. Ist eine Stunde auch ungefähr gut gegangen. Ja, und dann wollten wir noch eine halbe Stunde spielen. Und kurz vor Ende habe ich dann meinen besten Freund aus Versehen aufs Auge geschossen. Mhm. Ja, und dadurch ist er jetzt auf einer Seite fast blind. Mhm. Man muss dazu sagen, das ist kein harmloses Spiel. Nein. Also man kann damit, wie du es jetzt gerade auch erzählt hast, schon schlimme Dinge anrichten. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir waren ja auch eigentlich ganz gut geschützt, so halt nur nicht das Gesicht. Also wir haben uns schon richtig dick angezogen, wir haben uns Westen davor getan, alles, nur halt das Gesicht haben wir geschützt. Beschreib das dann noch mal ein bisschen genauer für die Leute, die es nicht kennen. Also aus dieser Pistole kommen Farbkugeln, ja. Farbkugeln, Beutel, kann man. Dicke Farbkugeln. Und durch den Aufprall platzen diese Kugeln auf. Ja, die platzen auf. Es entsteht eine Riesensauerei und das soll den Spaß ausmachen. Ja, genau. Ja? Aber diese Kugeln kommen schon mit einer recht großen Wucht aus diesen Pistolen raus. Ja, wenn du nicht gut geschützt bist und die ans Bein bekommst, da kriegst du schon einen richtigen schönen blauen Fleck. Fast Bluterguss so. Also ich habe schon viele Flecke davon getragen. Nun hast du gerade gesagt, ihr hättet euch gut geschützt, aber das Gesicht ist doch das Empfindlichste. Ja, ich weiß, daran haben wir nicht gedacht. Jetzt hast du dem Freund auf das Auge geschossen, beziehungsweise du hast getroffen, ohne ihn doch treffen zu wollen. Ja. Was passierte dann in der Situation? Ihr wart ja draußen irgendwo im Grünen. Also erstmal, als ich ihn getroffen habe, war ich fast wie gelähmt. Also ich konnte gar nichts tun. Und dann bin ich einfach losgelaufen. Meine anderen Freunde sind dabei geblieben, da lag auf dem Boden. Hat er geschrien? War der bewusstlos? Der war zuerst bewusstlos, ja. Also so eine Wucht hat das Ding. Ja, das Auge, das war total blutunterlaufen. Man konnte eigentlich kaum was erkennen, so. Weil das auch diese blaue Farbe da auch war. Und ich bin dann sofort losgerannt. Und dann habe ich welche getroffen, die sind mit dem Fahrrad gefahren. Und da du bist losgerannt, um Hilfe zu holen? Ja, ja, ich bin sofort losgerannt. Habe Hilfe geholt und dann habe ich jemanden getroffen, also eine Familie, die waren mit dem Rad unterwegs. Habe ich gefragt, ob einer von denen ein Handy dabei hätte, weil mein Freund einen Unfall hatte, weil wir den angeschossen haben aus Versehen. Hat er natürlich sofort einen Rettungswagen angerufen und ist mit uns dann zu der Unfallstelle gegangen. Die Familie ist dann oben geblieben, hat gewartet, bis der Krankenwagen kam. Ja. So, der ist ins Krankenhaus gekommen und irgendwann war klar, dass das Auge verloren ist, ja? Ja, das war sofort klar. Hast du ihn dann direkt danach, die nächsten Tage im Krankenhaus besucht? Ich war jeden Tag da, jeden Tag. Wie hat er denn dann das allererste Mal auf dich reagiert, als du in das Zimmer kamst? Und ihm war ja da auch klar, dass er sein Auge verloren hat. Und du warst schuld daran. Ja, er wusste zuerst gar nicht, dass es sein Auge war. Er ist aufgewacht, hat dann ein Auge gefasst und hat mir gesagt, dass sein Auge tierisch wehtut. Ja, und dann habe ich den halt erzählt und dann war der erstmal halt tierisch geschockt. Ach, du hast ihm diese Nachricht übermittelt auch noch? Ja, ich habe ihm auch noch die Nachricht. Das haben nicht die Ärzte oder die Eltern von ihm gemacht? Nein, er ist ja gerade aufgewacht. Ich saß ja Tage neben ihm. Nach der Operation auch. Und dann habe ich den halt erzählt. Und wie hat er das aufgenommen? Ja, schlimm. Der hat erstmal nicht mit mir geredet. Ich meine, ist klar. Erstmal 2 Tage überhaupt nicht mit mir geredet. Bist du denn dennoch im Krankenhaus geblieben? Als er gesagt hat, ich soll nach Hause gehen, dann bin ich nach Hause gegangen. Dann habe ich halt nur mit den Eltern Kontakt gehabt. Haben die Eltern dir auch Vorwürfe gemacht? Ja, die Eltern wussten gar nicht, dass es davon kommt. Also. Wie? Ja. Also sie wussten das schon, aber sie wussten nicht, dass ich ihn angeschossen habe. Aber wie hat man den Eltern das denn erklärt, wie das passiert ist? Weiß ich nicht. Also wie das passiert ist, weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall bin ich ein paar Tage danach zu den Eltern hingegangen, also ein paar Tage, einen Tag danach, und habe ihnen das dann selber erzählt. Also ein paar Tage, als er aufgewacht ist. Und dann? Was haben die gesagt zu dir? Ja, also sie haben erst mal gesagt, es ist toll, dass du sagst, dass du von selber aussehen darfst, weil er selber hätte sich das niemals getraut, seinen Eltern zu erzählen. Weil das wahrscheinlich auch den Ärzten gesagt hat, irgendwie, sie sollen das noch nicht sagen, weil er es machen will, aber ich bin dann hingegangen und habe denen das halt erzählt. Also sie haben nicht heftig auf dich reagiert und haben dich nicht rausgeschmissen? Nee, wir haben halt zusammen diskutiert, darüber geredet. Nun liegt das 2 Jahre zurück. Ja. Wie ist dein Verhältnis heute, A, zu dem Freund? Dem Freund, was soll ich dazu sagen, also im Moment haben wir nicht so berauschenden Kontakt. Und dann hast du folglich auch keinen Kontakt zu den Eltern? Nee, nicht mehr. Das werde ich nie wieder gut machen können, heißt ja unsere Sendung, ne? Ja, das werde ich auch niemals gut machen können. Habt ihr, nachdem er aus dem Krankenhaus herausgekommen ist, dann mal auch so in Ruhe mal auch über diese Schuldfrage geredet? Ja, haben wir darüber geredet, aber er hat mir halt immer vorgeworfen, dass ich so schuld bin, und ich habe auch gesagt, ja, ich bin es schuld. Aber andersrum gesehen, ja. Hast du denn das ist ja eine Spielerei, eine sehr gefährliche Spielerei. Ja. Hast du denn auf sein Gesicht gezielt? Nein, er war im Gebüsch, also ist ja unter Laubgebüsch oder so. Und er ist dann rausgekommen rausgesprungen aus dem Gebüsch und ich habe mich in dem Moment umgedreht und auf ihr geschossen. Mhm. Ich habe überhaupt nicht gezielt, sondern ich habe einfach... Also Reflex, reflexartig. Ja, genau. Also abgesehen davon, dass ihr Schuld tragt, euch auf so ein Spiel eingelassen zu haben, kannst du eigentlich sagen, es ist ein vollkommener Unglücksfall, ne? Es war auch ein Unglücksfall, ja. Aber ich habe ihn halt so getroffen, dass er das persönlich nicht mehr sehen kann. Auch wenn es ein Unglücksfall ist, auch wenn man direkt keine Schuld trägt, hast du ja schlechte Gewissen und die Belastung, ne? Genau, und die werde ich auch immer haben. Was würdest du dir denn wünschen von deinem Freund, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Was würde dir diese Schulden, dieses Tragen dieser Schuld etwas erleichtern? Was sollte er tun? Was würdest du dir wünschen von ihm? Er soll mir einfach mal entgegenkommen und nochmal mit mir darüber reden. Mhm. Weil ich komme nicht mehr an ihn ran. Also er macht ganz dicht. Ja, er macht ganz dicht. Du hast dich sein Leben wahrscheinlich auch sehr verändert, mutmaße ich mal. Weißt du das? Sein Leben? Mhm. Ja, nachdem er jetzt ein Auge verloren hat. Ja, er ist nur noch zu Hause, sobald ich weiß von meinem anderen Freund. Er sitzt nur noch zu Hause. Was hast du denn schon unternommen, um an ihn heranzukommen? Ich habe alles unternommen. Ich habe ihn gefragt, ob wir nochmal in den Zoo gehen, ob wir auf Spazieren gehen oder ob er mal zu mir kommt. Da können wir Playstation spielen oder sonst irgendwas. Wie würdest du denn eure Freundschaft beschreiben vor dem Unglück? Ah, super gut eigentlich. Wie lange kanntet ihr euch schon? Ah, wir haben schon zusammen im Sandkasten gespielt. Also richtig dicke Freundschaft. Ja, auf jeden Fall. Meinst du, dass er diese Sendung manchmal verfolgt? Ja, guckt die jedes Mal, deswegen... Er guckt sie jedes Mal? Genau. Das heißt, er hat jetzt mit großen Ohren zugehört? Ja, ja. Genau. Ja komm, dann sprich ihn nochmal jetzt gezielt an. Dann hoffen wir mal, dass er heute Abend auch dabei ist. Ja. Ja, Michael, ich hoffe, du weißt jetzt langsam, dass ich es sehr bereue, dass ich sie getroffen habe. Und ich weiß, dass ich nicht einmal gut machen konnte, aber komm ja bitte ein bisschen entgegen. Du wünschst dir, dass er sich bei dir vielleicht telefonisch meldet? Ja, telefonisch oder brieflich, das ist mir eigentlich ganz egal. Woher weißt du denn, dass er diese Sendung immer schaut, wenn du gar keinen Kontakt mit zu ihm hast? Ich hab's von anderen Freunden, weiß ich das. Hast du das erfahren? Ja, ja. Ja, also wollen wir hoffen, dass der Michael, schön wäre es ja, wenn ihr nochmal ins Gespräch kämt, ihr beide. Ja. Und vielleicht reagiert er ja auf diesen Aufruf hier. Ja, genau. Alles Gute. Okay, danke. Und tschüss, Marcel. Tschüss. Es geht weiter mit, wie spricht man das aus? Ich gucke mal, das ist stolzer hier. Arcton, stimmt das? Richtig. Wie bitte? Das ist richtig. Arcton. Richtig. 28 Jahre alt. Na, 28. Ja, 28. Ja. Du hast auch irgendetwas angestellt, irgendetwas verschuldet. Was heißt angestellt? Das fühle mich schuldig und auch jetzt, ich bin 1990 in Sarajevo. In der Ausbildung als Militärpolizist. Ich habe das nicht verstanden. Seit 1990 bin ich in Sarajevo in Bosnien. Das heißt, Sarajevo ist Hauptstadt von Bosnien als Militärpolizist. Ja. Wollte ich das Beruf lernen. Mhm. Du bist Bosnier auch? Nein, ich komme aus Kosovo. In Bosnien habe ich meinen Beruf und da bin ich bis 1992, Juni. Wenn ich, das heißt, Krieg hat 1992 angefangen, so Anfang März. Was hast du denn getan, dass du sagst, das kann ich nicht wieder... Ich habe das gesehen, den Krieg und was ist mit den Gefangenen gemacht worden. Ich war in der jugoslawischen Armee, das heißt praktisch, die jugoslawische Armee war in serbischer Seite. Und dann bin ich am 15. Juni abgehauen und dann haben die rausbekommen, weil ich bin abgehauen. Sind bei mir zu Hause gefahren und haben meinen Vater erschossen. Weil du abgehauen warst? Ja, das, die Schuld, das heißt Gutmachung bei mir, ich glaube, ist nichts mehr gut zu machen. Ja. Das heißt, du machst dir die Vorwürfe, wenn du nicht abgehauen wärst aus der Armee? Ich hätte das früh machen können, weil sowieso ich konnte das nicht ertragen, nichts mehr, weil ich bin selber geschlagen und alles. Moment, du musst ein bisschen langsamer reden, das verstehen wir dich nicht so ganz gut. Du hättest früher aus der Armee abhauen sollen, meinst du? Dann hätte man deinen Vater in Ruhe gelassen? Nicht in Ruhe, sonst ich hätte ihm ein Zeichen geben, damit er abhaut. Ich verstehe, ich verstehe. Dann hätte er gewarnt werden können. Ja. Aber lass mich doch nochmal einen Schritt noch weiter nach vorne gehen, Arcton. Was war der Hauptgrund für dich, die Hauptmotivation, dass du aus der Armee abgehauen bist? Die Quälerei von Menschen. Was genau hast du gesehen? Oder was hast du mitmachen müssen? Vergewaltigungen, Ermordungen, also Augen rausmachen. die serbische Armee. Das heißt, es war serbische Armee und das war die Arkan ist vor 2 Wochen erschossen worden. Mhm, und das war die Haupttäter. Er hat das alles mit Kindern gemacht. Mhm. Das war die Fuchs. Hast du das auch gesehen, dass Kinder... Gesehen, ich bin selber geschlagen von denen, weil ich als Albaner in einer serbischen Armee war für mich auch Quälerei. Mhm. Ich habe mich geschlagen und Nasenbruch und alles. Mhm. Hast du warst aber dabei, als Menschen quasi hingerichtet wurden? Das war tägliches. Täglich, ja. Und das war jetzt seit 8 Jahren, ich habe gedacht, habe das überstanden und ich habe gedacht, das kommt nichts mehr zurück. Lass mich mal nochmal fragen, damit wir uns das richtig vorstellen können. Wir haben uns alle damals empört, als wir den Krieg gesehen haben. Mhm. Heute ist es schon wieder alles fast vergessen. Und ich sehe heute Abend im Fernsehen Herrn Milosevic, wie er gefeiert wird und kriege das Kotzen. Nichts ist geschehen. Ich frage mich, warum ist dieser Mann immer noch an der Macht? Warum hat die internationale Gemeinschaft nicht irgendetwas unternommen, dass er vor ein Kriegsgericht kommt? Er hat die große Macht da und wenn man als Kleine was unternehmen fängt, das heißt dann weg innerhalb von 24 Stunden, ist dann erledigt. Mhm. Sag mir mal, wenn du das überhaupt sagen kannst, wie viele Menschen hast du sterben sehen, die ermordet wurden? Das Schlimmste war, eine Bombe, das war in der Stadt drin, wir waren auf Patrouille und die Serben haben vom Berge unten irgendetwas, so große Bombe war, da waren ich glaube 23 auf einmal. 23 Menschen auf einmal. Mhm. Und ja, dann bin ich in Deutschland gekommen und innerhalb von 48 Stunden bin ich rechtskräftig anerkannt. Das heißt, meine Adresse oder mein Name kriegt keiner raus. Mhm. Du hast das Leid nicht mehr ertragen, was die serbische Armee angerichtet hat. Das ist unmenschlich. Mhm. Das ist, kann man nicht vorstellen, was man im Fernsehen gesehen hat. Das waren nur die 2 oder 3% vom Krieg. Man konnte nicht ran an die Verletzten so richtig filmen oder irgendetwas. Mhm. Ja, ich denke das auch, dass das so ist, wie du sagst. Ja. Ist dein Vater denn erschossen worden, als du schon in Deutschland warst? Ja. Mhm. Hast du noch Kontakt zu deiner Mutter oder zu anderen Familienangehörigen? Ja, das habe ich. Lebt deine Mutter jetzt auch in Deutschland? Ja, die leben... In Deutschland? Nein, die leben in Kosovo. Mhm. Wie geht es Ihnen im Moment? Ich sage Ihnen ehrlich, aufregend, weil Zeiten und das ist alles hochkommt. Also es geht Ihnen überhaupt nicht gut? Beschissen. Mhm. Ich bin jetzt also Zeit in Behandlung. Ich habe das erste Mal dieses Jahr meine Therapeutin vertraut und darüber geredet. Mhm. Ich habe 7,5 Jahre alles geschluckt, aber ich habe gesehen, weil das schaffe ich. Haben deine Familienmitglieder oder deine Mutter dir Vorwürfe gemacht? Nein, weil das... Aber dennoch denkst du ständig daran, dass du für den Tod deines Vaters... irgendwie telefonieren oder irgendetwas machen müssen. Aber das war zu spät. Mhm. Du bist jetzt in einer therapeutischen Behandlung? Ja. Ich würde dir trotzdem gerne anbieten, Arkton, dass du jetzt mit meiner Psychologin auch nochmal ein paar Worte redest. Ist das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung, die Quälerei kommt erst jetzt in 8 Jahren, kommt alles hoch und das macht mich richtig fertig so. Was man träumt und man sieht alles, fängt wieder von vorne an. Also du hast und jetzt bei mir, die Schlimmste ist Domian bei mir, weil diese Schweine, weil er hat alles Kommando gegeben. Er ist in München mit falschen Namen. Und er hat, ich bin mir sicher, 1000%, über 1000 Menschen mit eigenes Hand umgebracht. Und jetzt läuft er frei in München mit falschen Namen. Und wissen Sie, das ist eine Gefahr für die Volk auch hier, weil er ist für mich kein Mensch, er ist für mich kein Tier. Ich weiß nicht, was vom Namen soll man ihm geben. Er ist für mich wirklich... Also deine seelische Belastung liegt darin, dass einmal die ganzen Eindrücke hochkommen aus dem Krieg und natürlich die Geschehnisse, die deinen Vater betreffen. Ja. Lieber Arkton, leg bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute. Danke vielmals. Auf Wiederhören. Ich bin als nächstes verbunden mit Markus und Markus ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Markus. Hallo Jürgen. Das kann ich nie wieder gut machen. Ja, das geht, na, ich hatte was mit meiner Freundin, die hat ein bisschen Scheiße gebaut mit einem Kollegen von mir. So, ja. Ich bin nach Hause gekommen, vor ungefähr 3 Wochen war das. Ja, bin nach Hause gekommen, mach Tür auf und ja, flagranti, ne? Mhm. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre, mhm. Kommst nach Hause, Tür auf und die beiden sind zugange. Also klassisch, wie im schlechten Volles Film. Volles Programm. Wie im schlechten Film. Genau. Und das ist ein Kollege von dir? Ein Kollege von mir, ja, den ich halt nicht so lange kenne. Den kenne ich ungefähr 1 Jahr. Mhm. Hast mit dem aber keinen näheren Kontakt, keinen freundschaftlichen Kontakt gehabt? Doch, eigentlich schon. Ich war mit ihm öfter weg. So, und jetzt hast du die gesehen. Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, halt. Ich, ja, rot gesehen. Ich hab den Typen total, den habe ich durch die Wohnung getreten. Mhm. Und ja, meine Freundin habe ich auch durch die Wohnung getreten, leider. Mhm. Und das ist auch, worauf es mir ankommt, das tut mir leid um meine Freundin. Halt, beziehungsweise meine Ex-Freundin. Ich glaube nicht, dass sie mit mir nochmal irgendwas anfangen würde. Ja. Also du bist gewalttätig geworden gegen beide. Ziemlich doll gewalttätig. Wie schwer hast du die beiden verletzt? Wie schwer hast du sie verletzt? Den Typen, ja, er lag, meine Freundin lag nachher auch, hat geschrien, alles, Polizei kam, haben mich dann mitgenommen. Nee, die Frage war jetzt, wie schwer du ihn verletzt hast. Ja, wie schwer, wie ich ihn verletzt habe. Weil er lag auf der Erde, sagst du. Er lag da, ich habe reingetreten, also mein Hund, ich habe sogar noch meinen Hund auf ihn gehetzt. Und, also es war ziemlich uncool, was ich getan habe. Jetzt frage ich dich zum dritten Mal, wie schwer hast du ihn verletzt? Du wirst es doch wissen. Ist er ins Krankenhaus gekommen? Ja, ist er. Was für Verletzungen hatte er? Also keine Knochenbrüche oder so. Ja, halt Nasenbein gebrochen. Ja, habe ich mich auch weiter nicht drum gekümmert. Ausschlaggebend für mich war halt nur meine Freundin. Also er ist ins Krankenhaus gekommen und ist die Freundin auch ins Krankenhaus gekommen? Nein. Wie hast du sie denn zugerichtet? Ja, in meinen Spiegelschrank reingeschmissen. Mhm. Ja, sie hat die ganze Zeit rumgeschrien. Ja, für mich war es ziemlich hart jetzt sozusagen. Und ja, ich habe bei ihr auch nochmal reingetreten und habe gesagt, ey, weil ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt. Mhm, also es war eine richtige, heftige, gewalttätige Aktion, die da abgegangen ist. Die Freundin musste nicht ins Krankenhaus, hat aber erhebliche Blessuren wahrscheinlich davon getragen. Ja. So, jetzt kam die Polizei und wie hat sich das dann alles aufgelöst? Polizei hat mich mitgenommen. Mhm. Ab nach Berliner Tor bin ich für eine Nacht in die Zelle. Mhm. Warst du betrunken? Ich kam aus Eidelstedt, war da in der Bar. Mhm. Hab was getrunken gehabt, ja. Hast du denn viel getrunken? Nee, viel war das nicht. Mhm. Weil sonst, weiß ich nicht, vielleicht wäre es noch derbe ausgegangen, weil ich war eine Waffe zu Hause und vielleicht hätte ich das dann noch irgendwie gemacht, aber. So, jetzt bist du eine Nacht eingebunkert worden. Ja, nächsten Tag nach Hause, sie nicht mehr da. Ihr wohnte zusammen, ne? Wir wohnten zusammen, 2 Jahre. Wir haben früher in Eidelstedt gewohnt, dann sind wir nach Hamm gezogen. Dieser Vorgang, diese Aktion, wie lange liegt es zurück jetzt? 3 Wochen. 3 Wochen, Ist die Frau seitdem wieder aufgetaucht? Nee, die ist im Frauenwohnheim. Irgendwo hatten mir Kollegen gesagt. Warst du im Frauenheim? Ja. Im Frauenhaus, Das heißt, du hast noch gar nicht mit ihr seitdem geredet? Ich habe es versucht, ich habe über Kollegen und so, aber sie will mit mir auch nicht reden. Hast du denn irgendwas von dem Mann noch gehört? Hat der Anzeige beispielsweise gegen dich erstattet? Von meinen Kollegen, ja, von denen habe ich einiges gehört und so, weil er hat mir auch gedroht, dass ich das Ding zurückkriege, aber das ist mir in dem Sinne egal, weil der ist mir sowieso nichts mehr wert. Hat er dich denn angezeigt auch? Nein. Nein. Nö. Das wird hier in unserer Szene so oder so, so ausgetragen. Mhm, mhm. Ja, das ist egal. So, jetzt heißt unsere Sendung, dass wir dich nie wieder gut machen können. Und das beziehst du jetzt, das entnehme ich jetzt deinen Schilderungen, auf deine Freundin. Ja, weil an der liegt mir ziemlich viel. Die 2 Jahre, das waren, an den Jahren hänge ich. Und wobei du das eigentlich auch, finde ich, beziehen sollst auf den Typ. Ja. Aber der ist mir so ziemlich egal. Ja, aber was meine Freundin gerade macht, das geht nicht. Sowas geht nicht. Unter Freunden, das macht man nicht. Nee, das macht man natürlich nicht. Aber man schlägt auch keinen Menschen zusammen. Vor allen Dingen nicht, deine Freundin ist genauso schuld daran wie er. Die trägt 50% der Schuld, die er auch trägt. Tja. Also, sie ist genauso schuldig daran. Also es steht nicht besser da, finde ich. Da hast du wohl recht, aber es ist halt so, und ich weiß nicht, wie andere Leute reagieren. So, ich habe halt so reagiert, für mich war der Augenblick, der war ausschlaggebend. Ja, es ist natürlich letztendlich auch die ich sag jetzt mal, die primitivste Art, so zu reagieren. Ne? War ziemlich primitiv. Da ist einer, ich sag's jetzt mal ganz, ganz provokant, da ist einer an mein Weibchen rangegangen und dann hau ich dem einen auf die Nuss. Ne? Das ist die primitivste Form überhaupt. Hat der sich denn bei dir irgendwie... Ja, unter dem Motto, dass ich das auch wieder kriegen würde. Ne? So. Achso, also er ist auch wütend. Ne? Er ist ja wütend. Wütend kann man nicht sagen. Ne? Der ist ziemlich angegriffen. Ne? Aber du hast keine Angst vor dem? Nö, kann schon. So, jetzt reden wir über die Freundin. Du hast den Eindruck, dass die Freundin dir das nicht vergeben wird? Nö, so eine Aktion bestimmt nicht. Und ja, gut, die ist hier in meinen Spiegelschrank reingeflogen und alles. Das hätte ja auch viel schlimmer ausgehen können. Sie hätte ja auch sehr schlimm verletzt sein können, unter Umständen. Du warst ja besinnungslos. Ja, ne? Den Augenblick schon. Ich habe rot gesehen. Hast du denn irgendwas rausbekommen, ob die beiden, wie lange das schon läuft, ob da vielleicht schon öfters mal sowas vorgefallen ist? Hast du irgendwas erfahren? Ich wollte sowas sagen wie ein One-Night-Stand. Also meine anderen Kollegen sagen mir und Freundinnen von ihr, die haben zu mir gesagt, ey, eigentlich war das nur ein Ding. Ich muss dazu auch sagen, ich war 2 Tage in Hessen vorher. Hab nicht mitgekriegt, was hier läuft und so. Hab auch nie gedacht, dass da meine Freundin irgendwas mit einem Typen und von ihnen habe ich das auch nicht gedacht. Und kann nicht sein, dass Olaf sowas macht. Aber ja, passiert immer jeden Tag an jeder Ecke, solche Sachen. Du gehst davon aus, dass es eine einmalige Sache war. Wie war das denn bisher in eurer 2-jährigen Beziehung? Wart ihr da? Euch treu gegenseitig? Also ja, doch, ja. Das eigentlich ziemlich. Meine Freundin hat mich einmal sogar aus dem Knast rausgeholt, hat mich ausgelöst. Da saß ich wegen einer Geldstrafe. Zur Zeit kein Geld gehabt und so. Meine Freundin hat mich rausgeholt. Es war eigentlich ziemlich gut alles. Also Markus, da ist jetzt was vorgefallen, was sehr schwer wieder gut zu machen ist. Das ist mir schon klar. Und ich glaube, dass du im Moment gar keine große Handhabe hast. Die Frau lässt dich nicht an sich heran, was ihr gutes Recht ist, verständlicherweise. Und du kannst vielleicht nur die Chance haben, dass sie irgendwann nochmal eine Gesprächsbereitschaft signalisiert. Dass du zumindest die Chance hast, dich zu entschuldigen und dich zu erklären. Ja. Sonst hast du da überhaupt keine Schnitte im Moment. Ne? Ich würde sie auch jetzt nicht belagern. Die ist in einem Frauenhaus und will da ihre Ruhe erstmal haben. Und da kann man auch nie irgendwie rankommen oder so und... Das muss man respektieren. Ich kann nur mit ihr reden irgendwie. Naja klar, aber das musst du jetzt respektieren, dass sie erstmal dicht gemacht hat. Wenn sie vielleicht auch reden will, wird die schon in ein paar Wochen oder ein paar Monaten... Ihr habt ja noch alles, sie hat ja ihre Sachen bei dir in der Wohnung, ne? Ja, alles steht hier. Alles da, irgendwas wird schon geschehen. Ich würde mich jetzt erstmal zurückhalten. Und wenn sie sagt oder signalisiert, wir können reden, dann pack aus. Ja, sie müsste sich ja eigentlich zwangsläufig hier irgendwann melden, weil ich habe ihren Hund auch hier, ich habe meinen Hund hier und sie hat auch einen Hund und der ist auch bei mir, der Balu. Vielleicht solltest du auch nochmal deine Einstellung überdenken, was dein Verhalten dem Olaf heißt er, ne? Sagst du, Olaf, ja. Gegenüber betrifft. Ich glaube, es kommt nicht sehr gut an bei der Frau, wenn du sagst, wenn du nach wie vor dazu stehst, dass du den so zusammengeschlagen hast. Ja, es ist meine Prinzipien. Ja, das sind Scheißprinzipien. Man muss auch Prinzipien sind dafür da, dass man sie auch mal verändert. Ja. Ich glaube, dass du viel mehr Eindruck schinden würdest bei der Frau, wenn du sagst, ich habe da auch über die Stränge geschlagen, bei dem Olaf. Ich hätte den auch noch viel mehr verletzen können und ich wäre meines Lebens nicht froh geworden. Ja, das einzusehen ist ziemlich schwer. Ja, aber nun, du hast so viel Mist gebaut, du musst da auch immer ein bisschen gegen dich etwas unternehmen und auch etwas einsehen, was dir vielleicht erstmal zuwiderläuft. Ja, ist richtig, ja. Also, Markus, dann hoffen wir mal für dich, dass die Frau sich nochmal meldet und dass ihr euch das irgendwie vielleicht wieder einrenkt. Okay. Bist du sonst auch so ein Typ, der gerne mal zuschlägt? Nein, ich schlag nicht gern. Nein, absolut nicht. Aber da war die männliche Ehre, war da gekränkt. Das ist eben das Ding, war das Flagranti-Ding und ich komme nach Hause, ist meine Wohnung und Markus, der Typ, den ich kenne. Es versteht jeder. Und jeder von uns wäre natürlich auch ausgerastet. Aber man muss auch in solchen Situationen sich im Griff haben. Du hättest ja brüllen können, schreien und was ich was, aber du kannst die Menschen nicht halt putschen. Nein, Sachen schmeißen, das mache ich auch manchmal, wenn wir Stress hatten oder so, habe ich Sachen geschmissen oder irgendwas, aber in dem Augenblick ging das nicht. Du kannst ja auch Sachen schmeißen, aber bitte nicht gegen Menschen. Schmeiß die Sachen gegen die Wand und dann hast du dich auch abreagiert. Ja. So, ich danke für den Anruf und hoffe, dass sich das doch noch zum Guten wendet mit euch. Ich auch, okay, ich danke dir. Tschüss, Markus. Okay, tschüss. 1:34:30 und jetzt machen wir Pause. 1.35 Uhr und 35 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, das kann ich nie wieder gut machen. Das kann ich nie wieder gut machen. Gibt es in eurem Leben Dinge, die ihr angestellt habt, angerichtet habt, die ihr verschuldet, verursacht habt, von denen ihr jetzt im Nachhinein sagt, ich kann das nie wieder gut machen. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich habe tausend Sachen vielleicht schon unternommen, aber ich spüre diese tiefe Schuld und ich bin völlig verzweifelt und kann es letztendlich nicht mehr regeln. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Weiter geht es mit Michael und Michael ist 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Michael, hallo? Michael ist, glaube ich, nicht da, ne? Hallo? Nee. Dann geht es weiter mit Latif. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, das ist richtig ausgesprochen. Latif, 22 Jahre alt. Ja, das stimmt. Was ist geschehen bei dir? Bei mir ist jetzt Wochenende was ganz Heftiges geschehen. Was denn? Ich wurde zum zweiten Mal von meiner Freundin erwischt, wie ich mit ihrer Schwester im Bett lag und richtig heftige Sachen gemacht habe. Also auch in Verkante, genauso wie das, was wir gerade gehört haben. Zum zweiten Mal erwischt worden, direkt von der eigenen Freundin, von der Freundin mit der eigenen Schwester. Genau. Wo? In deiner Wohnung? In ihrer Wohnung? In der Wohnung von ihr. Ne? Nicht von meiner Freundin, von ihrer Schwester. Von der Schwester. Das stimmt. Zum zweiten Mal? Zum zweiten Mal. Wann war das? Ich habe es öfter gemacht, bloß zum zweiten Mal erwischt auch. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre? 6 Jahre, ja. 6 Jahre, mit 16 schon kennengelernt. Ja, genau. Und wie lange läuft das jetzt schon mit der Schwester? Der Schwester, das ist, ich weiß nicht, immer nebenbei wieder was, seit 2 oder 3 Jahren. Sie hat auch keinen Freund und damals, vor 2, 3 Jahren, kann mich da jetzt nicht mehr richtig dran erinnern, da hat sie Schluss gemacht mit ihrem Freund, Jaus. Was? Und da kam sie zu mir rüber und... Ihr Lieben, Marc, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Marc. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich da jetzt anfange zu erzählen, aber das ist schon jetzt lange her. Ja. Ich habe vor einem Jahr meinen sehr guten Freund verloren. Vor einem Jahr? Ja. Wie ist das? Und ich mache mir große Vorwürfe, dass ich das irgendwie nicht aufhalten konnte. Was ist denn genau passiert? Ja, also das war so, wir haben zusammen gearbeitet bei einer Firma, BMW. Und dann wurden wir arbeitslos. Und mein Freund beschäftigte sich mit schlimmen Sachen. Mit schlimmen Sachen? Ja. Was heißt das? Er verkaufte Waffen. Er war selber Kroate gewesen und ist immer nach Jugoslawien zurückgefahren und hat sich dort Waffen eingekauft und das hier verkauft. Und ich wusste von seinen Taten und ich konnte das nicht aufhalten. Ja. Hast du mit ihm darüber geredet? Ich habe mit ihm darüber geredet, aber er war ein Mensch, an den konnte man nicht rangehen. Ich hatte auch Angst, dass ich ihn verlieren könnte, wenn ich etwas Falsches sage. Du sagst, du wusstest von seinen Taten. Hat er dir das selbst erzählt oder hast du es von irgendwelchen Leuten erfahren? Also, ich war auch mal dabei gewesen, wie er das verkauft hat. Aber ich habe da nur im Wagen gesessen. Aber ich wusste es eben. Ne? Wie hat er sich denn zu rechtfertigen versucht, als du ihn mal angesprochen hast? Er ist sehr redegewandt gewesen. Er hat immer eine perfekte Ausrede gehabt. Und ich habe jedes Mal gesagt, du gerätst irgendwann an die falschen Leute. Und die werden dich fertig machen. Du wirst niemals Glück haben. Er hat es aber nicht ernst genommen. Der hat es alles über die leichte Schulter genommen. Was ist denn dann passiert? Ja, vor einem Jahr, wie gesagt, am 19. März wurde dann er erschossen zu Hause gefunden worden. Bei seinen Eltern. Und ja, beim Gerichtsverfahren stellte sich heraus, beziehungsweise die Typen, die ihn erschossen haben, das waren 2 Leute, ein Kurde und ein Deutscher war das. Man hat die sogar gefasst. Ja, ja. Die Verhandlung war vor ungefähr einem Monat gewesen. Da wurde das Urteil gerichtet über die. Und die haben dann ausgesagt, dass sie dann ihn nur ausrauben wollten, aber ich glaube das nicht. Was wollten sie ihn? Ausrauben. Ausrauben, also, ja. Geld und weiß ich was, Schmuck und so eine Sachen haben die ausgesagt. Aber ich bin der Meinung, da steckt mehr dahinter. Mhm. Waren denn die Eltern auch in der Wohnung oder in dem Haus, als das passiert ist? Nein, sie sind zu der Zeit nach Kroatien drüber gefahren. Mhm. Also dein Freund war alleine im Haus? Ja. Und da hat dieser Überfall stattgefunden oder der genau. Besuch oder wie immer man das auch nennen mag? Genau. Warst du auch Zeuge in dieser Verhandlung? Ja, ich war auch Zeuge in dieser Verhandlung. Hast du diese Vermutung auch dem Gericht gegenüber geäußert? Nein. Warum nicht? Die ehrliche Meinung? Na klar. Ich war, glaube ich, zu feige dazu. Du hast Angst gehabt, Angst vor Racheakten. Genau. Mhm. Und ich bin auch von dieser Sache her sehr, sehr ängstlich geworden. Mhm. Manchmal weiß ich nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Mhm. Zu was sind denn diese beiden Männer jetzt verurteilt worden? 15 Jahre, glaube ich, hinter Haft. Mhm. Beide. Sie haben ihn auch auf eine grausame Weise hingerichtet, ja. Also wie Kinofilme kann man so erzählen. 7 Schüsse haben sie auf ihn losgelassen, ja. Mhm. Ob das irgendwie ein riesen Mammuttier war, einfach hinterhin alles losgeballert, ne? Mhm. Das heißt, sie haben für unsere Verhältnisse ja schon mal eine sehr harte Strafe bekommen. Ja. Mhm. Was ist denn jetzt dein konkreter Vorwurf an dich selbst? Ja, also ich habe, wie gesagt, letztens seinen Vater getroffen, zufällig beim Einkauf. Mhm. Und der war sehr, sehr alkoholisiert gewesen. Mhm. Also ich nehme an, dass die das alles nur verdauen durch Medikamente und Alkohol. Mhm. War das denn das einzige Kind? Ja, das war der einzige Kind meiner Familie bei ihm gewesen. Ja. Und da habe ich ihn getroffen und da meint er zu mir, du wusstest von den Waffengeschäften von meinem Sohn. Da habe ich gesagt, ja, ich habe es manchmal mitbekommen. Mhm. Warum hast du uns nicht vorgewarnt? Warum bist du nicht zu uns gekommen? Wir hätten das aufgehalten. Warum bist du nicht zur Polizei gegangen und hast das gewarnt? Sind denn diese Waffengeschäfte jetzt durch diesen Mord ans Tageslicht gekommen? Ja. Wie? Ja, man hat einige Waffen bei den Tätern gefunden. Bei den Tätern? Ja. Und dadurch ist das, aber die Täter haben jeglichen Zusammenhang abgestritten, ja, mit diesen Waffengeschäften. Ja, dennoch ist herausgekommen, dass dein Freund illegale Waffengeschäfte getätigt hat. Ja. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, als wir noch beide zusammen gearbeitet haben in der Firma, da hat er sich nur so, ich sag mal ganz grob, als so ein Hobby damit sich befasst. Du meinst, dass er viel intensiver verstrickt war in der ganzen Angelegenheit, als du damals vielleicht sogar geahnt hast? Ja. Mhm. Aber als wir dann beide arbeitslos wurden, hat er sich mehr in diese ganzen Sachen reingelegt. Ja, es haben die Eltern dir quasi den Vorwurf gemacht, die haben gesagt, du wusstest davon. Du wusstest und warum hast du es uns nicht gesagt? Warum hast du irgendwas dagegen unternommen? Mhm. Wie hast du geantwortet? Ich habe gesagt, ja, ich hatte Angst, dass ich Robert verliere. Dann hat dann wiederum der Vater einen Satz gesagt, dass mich irgendwie so niedergeschlagen hat. Da, ich konnte überhaupt nicht mehr darauf antworten. Es ist doch besser, wenigstens zu sagen, als dass der Junge jetzt 2 Meter unter dem Boden ist. Mhm. Das hat mich natürlich sehr fertig gemacht. Mhm. Dann habe ich nur noch gesagt, lass ihn einfach seine Wut an mir aus. Dann halt bloß die Klappe und dann vergeht es schon. Jetzt ist so viel geschehen und du hast ja so viele Gedanken darüber gemacht. Ja. Und grübelst wahrscheinlich täglich darüber nach, weil alles noch auch so frisch ist. Naja, am Anfang war das so, dass ich jetzt sehr viel darüber gegrübelt habe. Mhm. Es waren auch Tage gewesen. Das war ja mein bester Freund, wie vorhin gesagt. Ja. Und ich bin, an manchen Tagen fahre ich zu seinem Haus. Ja, er hat ja vorher woanders gewohnt, nicht bei seinen Eltern, sondern woanders. Und warte vor seiner Haustür und hoffe jedes Mal, dass er rauskommt, ne? Und aber jetzt mit der Zeit ist es ein bisschen besser geworden. Jetzt habe ich das auch mittlerweile ein wenig verdaut, sage ich mal. Fährst du dann auch zu seinem Grab? Ist er in Deutschland begraben? Nein, er ist zurück nach Kroatien. Mhm. Und aber du bist vor sein Haus gefahren und hast gehofft, dass er rauskommt? Ja. Wenn du jetzt im Nachhinein, nehmen wir mal an, wir würden die Zeit zurückdrehen können. Ja. Wie würdest du dich denn mit deinem jetzigen Wissensstand verhalten? Ich sage mal, dann möchte ich lieber einen Freund verlieren, als ihn für immer zu verlieren. Als dass er sein Leben verliert. Ich muss ehrlich sagen, mir ist lieber, es gibt so ein Sprichwort bei uns, lieber ein Freund hinter dem Berg als ein Freund unter der Erde. Und ich glaube, ich würde sofort zur Polizei gehen und oder zumindest die Eltern davon warnen. Denn das Schlimme ist, dass man immer solche Einsichten erst gewinnt, nachdem so etwas Schlimmes passiert ist. Genau. Das ist das Schlimme. Also ich gebe dir recht, ich finde auch, dass du es hättest so tun müssen. Aber nun ist es so passiert. Und du warst ja auch noch, du bist Mitte 20 gewesen. Ja. Zu der Zeit. Ich bereue es auch richtig. Das war ein Riesenfehler gemacht. Also ich bin jetzt so sehr, sehr alleine. Das Einzige, was man so vielleicht entschuldigend auch sagen kann, ohne dich jetzt plump trösten zu wollen, ist, dass du vielleicht oder mit Sicherheit damals nicht ermessen hast, wie sehr er vielleicht da in mafiöse Geschäfte verstrickt ist. Ja, vielleicht hast du es noch zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Aber das liegt nicht an dir, sondern vielleicht auch daran, wie er es dargestellt hat. Das macht dein Verhalten erklärbar, dass du das nicht gleich in die große Glocke hängen wolltest. Du wolltest ja auch deinen Freund nicht verraten vor den Eltern. Hast du einen Menschen, mit dem du dich ab und zu mal aussprechen kannst und mit dem du auch über diese Probleme sprechen kannst? Nee, habe ich nicht. Hast du gar keinen? Nein. Hast du seit dem ganzen Jahr nie mal so ein intensives Gespräch mit jemandem geführt? Nee, habe ich nicht. Und ich habe es, wie gesagt, immer runtergeschluckt. Als ich dann das gelesen habe, das kann ich nicht wieder gut machen, habe ich gesagt, ich verfolge ja ab und zu mal deine Sendung, wenn ich mal Zeit habe. Und ich habe gedacht, redest du mal mit ihm, vielleicht kann er dir gute Tipps geben. Weil es ist nicht gut, wenn man das immer alles runterschluckt. Nein, es ist überhaupt nicht gut. Es gibt zwei Sachen, die überhaupt nicht gut sind. Einmal, natürlich, man darf es nicht runterschlucken. Und man darf Dinge auch im Nachhinein nicht schön färben. Wenn man eine Schuld trägt, wenn das wirklich so ist, muss man dem auch ins Auge sehen. Ja. Und ich glaube, das tust du aber auch. Und dann muss man überlegen, wie man damit zurechtkommt. Ich werde doch nur dazu gezwungen, weil man macht sich ja etwas vor. Man schluckt es einmal, zweimal, dreimal runter und man denkt, alles ist gut, aber das stimmt nicht. Und dann zwinge ich mich selber, die Realität irgendwie zu akzeptieren. Ich finde, Marc, dass du einen Gesprächspartner brauchst, einen regelmäßigen Gesprächspartner für die nächste Zeit, für die nächsten Wochen und Monate, mit dem du immer über diese Sache sprechen kannst. Und ich würde dir gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Und die kann dir ein paar Tipps geben, wie du, es klingelt deine Uhr im Hintergrund, wie du vielleicht an einen festen psychologischen Gesprächspartner kommst. Ja. Sollen wir dich gleich nochmal anrufen? Ja, gut, ich schreibe mir dann irgendwie eine Telefonnummer. Genau, hol dir schon mal was zu schreiben und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Alles Gute, Marc. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Jetzt kommt Lars. Und Lars ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ich bin Lars und ich habe, weiß nicht, wie ich anfangen soll. Lass einfach jetzt so raus, wie ich gerade im... Sag's mal, ja. Passend zu dem Thema, das werde ich nie wieder gut machen können. Ja, ich habe zwei mit HIV infiziert. Du hast zwei Menschen mit HIV infiziert? Ja, ja. Wie kam das? Das war so, das war so eine Sommerliebschaft. Und dann hat man sich halt so in einem Park mal getroffen und hat sich öfter mal gesehen. Und der hat halt durch Oralverkehr sich von mir infizieren lassen. Mhm. Aber ich muss halt dazu sagen, dass ich selber noch nicht wusste, dass ich infiziert bin. Wann war denn das? Das war 94 und im Sommer 94 und im Anfang 95 im März habe ich erst mal ein positives Testergebnis bekommen. Mhm. Und das klingt ja so mit Park und oral befriedigen so nach anonymem Sex. Woher weißt du denn, dass der infiziert wurde? Und vor allen Dingen, woher weißt du, dass er von dir infiziert wurde? Ja, es hat sich halt ein bisschen mehr entwickelt. Man hat sich also häufiger getroffen. Anfangs halt nur so hin und wieder im Park da gesehen. Und dann ist halt viel mehr draus geworden, dass man sich dann privat auch zu Hause getroffen hat. Also eine Bekanntschaft oder Freundschaft. Und da entstand dann halt so eine Freundschaft, so Anwendelei also, halt. Und ich weiß halt, ja, dass er ja vorher bis dato nichts hatte. Mhm. Und also das war 94, sagst du. 95 hast du es von dir selbst erfahren. Ja. Nun kann es ja durchaus sein, wenn jemand im Zeitalter von Safer Sex, das ist ja nun 90er Jahre, sollte es heute auch sein, jemanden wildfremden in einem Park ohne Kondom einbläst und dann auch noch vermutlich bis zum Ende, dass dieser das auch noch öfter gemacht hat. Warum gehst du davon aus, dass das nur bei dir gemacht hat? Ja, ich sag mal, er hat einen Freund gehabt zu der Zeit und mit dem Freund klappt es halt nicht und ja, die haben sich halt hin und wieder gestritten und er suchte halt irgendwie eher eine Person, an die er sich so ein bisschen anlehnen kann oder mit der er so ein bisschen... Also du warst das der Einzige, mit dem er fremdgegangen ist? Also ich war einer, also so viel ich war, waren es höchstens noch zwei andere. Naja, immerhin noch zwei andere. Ja, aber... So, jetzt gibt es aber dann noch einen Fall. Du hast gerade gesagt, ich habe zwei Menschen. Dieser Fall ist ja nicht klar, ne? Das könnte ja auch sein, dass es jemand anderes... Aber erzählen wir mal von dem anderen Fall. 1995 wusstest du es, dass du HIV-positiv bist. Ja, und zwar habe ich da jemanden kennengelernt in einem Café. Mhm. Also jetzt so ein Initiativcafé halt so, ne? Und da habe ich den halt richtig gut kennengelernt und es schien sich auch was Ernstes zu entwickeln, sagen wir so. Und ja, dann irgendwann war es dann nach ein paar Monaten soweit. Das war in welchem Jahr? Ja, das war auch noch 94. Irgendwie. Auch noch 94, als du es auch noch nicht wusstest? Als ich noch nicht wusste, nee. Nee, und ich bei dem, das zog sich dann bis Februar 95 hin und der hat auch von mir Sperma geschluckt halt. Du hast gerade anfangs gesagt, deswegen war ich jetzt etwas irritiert. Du hast gesagt, bei dem einen, da wusste ich es noch nicht. Ja, pass auf, das kommt jetzt. Und zwar Februar 95 habe ich mit dem anderen jetzt das erste Mal was gehabt. Mit dem zweiten. Genau. Das war also nicht so dieses Typische, wie man so eigentlich also, denkt. Um es zu verkürzen, du hast mit dem auch weiter ungeschützten Geschlechtsverkehr praktiziert, als du schon wusstest, dass du HIV-positiv warst. Ist das richtig? Und als das Testergebnis lief, da habe ich weiter mit dem Ungeschützt was gehabt. Und dann kam auf einmal das böse Erwachen. Ich bin dann nach der Arbeit, ich habe als Bäcker gearbeitet, bin nach der Arbeit zum Arzt, habe mir das Ergebnis geholt. Und ja, er kam dann er hatte Frühschicht und kam dann so um 2:30 zu mir nach Hause. Und ja, dann haben wir da gesessen und haben beide das Ergebnis auf einmal in der Hand gehabt. Und hat er dann kurz darauf auch einen Test gemacht? Er hat sich dann wenig später auch testen lassen. Ja, und da war dann halt auch das Positive. Aber das war auch ein kleines Missverständnis in unserem Gespräch. Du hast es ihm ja immerhin dann sofort gesagt, als du dein Testergebnis hattest. Ja. Es hörte sich am Anfang so an, als hättest du wissentlich Leute infiziert. Nein, das hatte ich ja von vornherein gesagt, dass ich das leider nicht wusste. Und ich habe dann im Sommer 95 noch mehrere Freunde gehabt. Und da kam das dann auf einmal, dass sie das mitgekriegt hatten, dass ich da zwei infiziert hätte. Und da gab es dann die übelsten Beschimpfungen. So, aber ich musste dich jetzt bei dem zweiten auch noch mal fragen. Warum bist du so sicher, dass er es von dir hat? Es kann ja auch sein, dass er das von anderen hat, wenn er auch so leichtsinnig war und ungeschützt mit jemandem rumgemacht hat. Dazu kann ich nur sagen, dass er, wie gesagt, nicht derjenige ist, der jetzt mit jedem gleich sofort ins Bett hoppt. So, jetzt frage ich dich als schwulen Mann. Ja. Der nun auch aufgewachsen ist mit den diversesten Safer-Sex-Kampagnen. Du weißt alles über HIV, wusstest es vorher wahrscheinlich auch, wie die meisten Schwulen, hoffe ich mal. Ja. Wie, erkläre mir bitte, wie es zu solchen Sexpraktiken dann kommt mit Fremden. Ich kann mir das selber nicht genau erklären. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es selber auch nicht genau, wie das... Also ich kann nur sagen... da ist wohl der Verstand dann in den Schwanz gegangen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Also jetzt ganz knallhart gesagt. So, du gehst davon aus, dass du die beiden infiziert hast, nicht wissentlich, aber es ist nun mal geschehen, dass du der Verursacher bist. Haben diese beiden Männer dir im Nachhinein Vorhaltungen, Vorwürfe gemacht? Also der eine, der hat mir durch diverse andere Leute die Drohung ausgesprochen, wenn er mich packt, dann liege ich ein paar Meter tiefer. Also so richtig krass gesagt, wenn er mich erwischt, dann schlägt er mich tot. Ist das ja schon viele Jahre her, hat dich offensichtlich Gott sei Dank nicht gepackt. Nee. Hast du keinen Kontakt mehr zu ihm? Also zu dem habe ich keinen Kontakt mehr. Mhm. Und zu dem zweiten, da habe ich jetzt, ich sag mal so sporadischen Kontakt, dass man alle paar Monate mal so miteinander spricht, wie es einem geht und was man so macht. Und das ist also... Und der hat es auch, als ich ihm das dann erklärt oder gezeigt hatte, hat er auch gesagt, ja, da haben wir beide Mist gebaut im Deutsch, auf Deutsch. Ich würde auch sagen, dass beide Schuld tragen. Was macht denn dein Schuldgefühl oder dein schlechtes Gewissen aus? Ja, ich weiß nicht, irgendwo muss ich immer daran denken, weil ich jetzt mit den Augen zu tun habe, aber von den Blutwerten her sich das keiner erklären kann. Und Naja, die Frage ist, warum meldest du dich bei so einem Thema? Das kann ich nie wieder gut machen. Weil ich mich irgendwo ein bisschen mitverantwortlich fühle. Mhm. Du fühlst dich mitverantwortlich, aber nicht ausschließlich verantwortlich. Ja, ausschließlich kann ich mich eigentlich auch nicht verantwortlich fühlen, das ist klar. Aber ich fühle mich irgendwo, ich muss immer wieder dran denken, Mensch, hättest du doch besser aufgepasst oder hättest du doch da wirklich drauf geachtet. Oder? Wir sind ja, wie gesagt, einige Jahre ins Land gegangen. Du bist HIV-positiv. Ja. Du hast auch mit Symptomen schon zu kämpfen, hast du gerade angedeutet. Ja. Wie verhältst du dich denn jetzt in deinem Sexleben? Sagst du das jedem Partner sofort? Also ich sage es insofern sofort, dass ich halt vielleicht nicht beim ersten Treffen gleich mit der Tür ins Haus falle, sondern halt man trifft sich ein paar Mal. Aber ich meine, bevor es zum Sex kommt, sagst du schon. Ja, mittlerweile jetzt ja. Wie reagieren die Leute dann darauf? Hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute, die nicht HIV-positiv sind, dann gesagt haben, nee, auch unter Safer-Sex-Gesichtspunkten möchte ich mit dir dann nicht ins Bett gehen? Ja, ich hab's schon mal ganz krass erlebt. Ich warte ja immer so ein bisschen die Situation ab, dass es halt so eine angemessene Situation auch ist. Mhm. Und dann spreche ich mit denen darüber, einmal wie sie überhaupt dran da denken darüber. Mhm. Und zum Zweiten halt, was mit mir selber los ist. Mhm. Und da habe ich es einmal erlebt, da ist die Person aufgestanden, ohne irgendwas noch zu sagen und ist gegangen. Mhm. Hat die Tür hinter sich zugemacht und... Aber das ist hoffentlich die Ausnahmeerfahrung gewesen. Und das war, ja, Ausnahmeerfahrung, klar, aber ich sag mal, mit dem Sex, das war natürlich dann auch immer so eine Sache. Ne? Du bist du in einer Beziehung im Moment? Ich bin jetzt Gott sei Dank in einer glücklichen Beziehung schon seit April, jetzt sind es 3 Jahre. Mhm. Das heißt, dass also dieses Problem ständig sich austauschen müssen und so, hast du nicht. Gott sei Dank. Also ich finde auch in dem Fall, dass da beide die Schuld tragen, du und eben auch dein Partner. Ist klar, aber wie gesagt, ich mache mir da halt trotzdem... Klar, natürlich, zu Recht auch, Vorwürfe, ne? Ja. Lieber Lars, ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen gute Gesundheit. Stabilität wünsche ich dir. Ja, wünsche dir auch. Von Herzen. Und könntest du mir ein Autogramm schicken? Unter dieser Nummer tagsüber anrufen, kriegt ihr eins. Alles klar. Okay, tschüss. Okay, tschüss. In der Technik Markus Liebetanz. Und morgen sind wir aber dann wirklich mit einer offenen Telefon-Talkshow für euch wieder da. Ab 1 Uhr Radio 1 Live wieder Fernsehen. Dann könnt ihr euch bei mir mit jedem Thema melden, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dann. Ciao.